Kapitel 26. Fazit. Ich hoffe, du hast durch dieses Buch erkannt, dass Gott durch unsere Vereinigung mit Christus uns mehr in Bezug auf Heilung geschenkt hat, als wir für möglich gehalten haben. Das wahre Evangelium der Heilung ist keine Krankenversicherung für den Fall, dass du krank wirst. Das wahre Evangelium der Heilung ist, dass du der Sünde gestorben bist und es deshalb unmöglich ist, krank zu sein. Selbst wenn wir das Ziel verfehlen, ist Gott so gut und gnädig, dass er den Menschen mehrere Wege zur Heilung und Gesundheit eröffnet hat. Heilung kann durch Handauflegen, durch die Verkündigung des Wortes des Herrn über dem Körper, durch Tücher, die mit Gottes Leben gefüllt wurden, durch das Gebet des Glaubens und auch einfach durch das Nutzen des Heilungsflusses, der bereits in dir als mit Christus vereinigtem Geist fließt, geschehen. In den Situationen, in denen Krankheiten durch unseren Lebensstil entstanden sind, hat Gott uns im Wort Gottes Anweisungen gegeben, wie wir das schnell wieder rückgängig machen und die Gesundheit wiederherstellen können. Die Bibel hat alle Antworten für die allgemeinen Dinge des Lebens. Für die konkreten Dinge des Lebens hat er uns den Heiligen Geist gegeben, der uns lehrt, leitet und führt sogar in Bezug auf die Nahrungsmittel, die wir essen sollen, und die körperlichen Übungen, die wir machen sollen. Das Wort Gottes ist eigentlich sehr einfach, wir sind diejenigen, die die Dinge durch unseren Unglauben und die Anpassung an die Wege der Welt, von der wir befreit wurden, kompliziert gemacht haben. Bitte den Heiligen Geist, dir die Augen deiner Vorstellungskraft zu öffnen, damit du die Dinge so sehen kannst, wie der Himmel sie sieht. Sieh dich so, wie du bist, eins mit Christus, erfüllt von seinem Leben und gerechter als all das Unrecht in der Welt. Lasst uns die Generation sein, die Jesus ganz beim Wort nimmt, die erkennt, wer wir in ihm sind, und der Welt erlaubt, Gott durch uns so zu sehen, wie er ist. Mögen wir die Generation des Leibes Christi sein, in der Krankheit kein Thema mehr ist. Wir sind die Gemeinde, für die Jesus gestorben ist und mit der er eins geworden ist, der Leib Christi, der vollkommen und reif ist, der in der Fülle Gottes wandelt und der absolut tot ist für Krankheit und Gebrechen. Sei nie wieder krank. In Christus gewinnen wir immer. Schat. Über den Autor. Dr. Schat Gonzales ist der Gründer von The Healing Academy und Gastgeber der Fernsehsendung The Way of Life und des Supernatural Life Podcast. Er hat einen Master of Education und ein Doctorate of Ministry. In den USA und auf der ganzen Welt hat Schat Gonzales Tausenden von Menschen geholfen, übernatürliche Heilungen zu erleben. Er sieht sich in einer globalen Mission, den Gläubigen im Alltag zu helfen, nach dem Standard von Jesus Christus zu leben.